Der Brief des ständigen Vertreters der DVK in der UNO an den UNO-Generalsekretär wurde am 17. Dezember als offizielles Dokument Nummer A71-672-S 2006-1042 der UNO-Vollversammlung und des UNO-Sicherheitsrates verteilt. Im Brief verlangte der ständige DVK-Vertreter vom UNO-Generalsekretär die Klärung des juristischen Grundes der Sanktionsresolution des UNO-Sicherheitsrates gegen die DVK.